الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره أما بعد. Wir machen inshallah weiter mit dem 61. Fajr-Unterricht von das Buch Jama' al-Ulum al-Hikam, also die Sammlung der Wissenschaften und Weisheiten, so heißt das Buch, von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Und wir fangen heute an mit dem 15. Hadith. Von Abi Hurairah radiallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, qal: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khayran aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dayfah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Also von Abu Huraira radiyallahu anhu, von Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dass er sagte: Wer an Allah und den letzten Tag glaubt, der soll Gutes sprechen oder schweigen. Wer an Allah und den letzten Tag glaubt, wer an Allah und den letzten Tag glaubt, der soll Gutes sprechen oder schweigen. Und wer an Allah und den letzten Tag glaubt, der soll großzügig zu seinem Nachbar sein. Und wer an Allah und den letzten Tag glaubt, der soll großzügig sein zu seinem Gast. Überliefert bei Al-Bukhari und Muslim. Ibn Rajab rahimahullah sagt, dieser Hadith überlieferten sie beide, yani Al-Bukhari und Muslim, von verschiedenen Überlieferungen, yani von verschiedenen Überlieferungsketten, von verschiedenen Wegen. Ja? Und in manchen Wortlauten davon ist: فَلَا يُؤْذِي جَارَ, so soll er seinen Nachbarn keinen Leid zufügen. Und in anderen Wortlauten ist: فَلْيُحْسِنْ قُرَى ضَيْفَه, so soll er zu seinem Gast gut sein. Okay? Und in anderen Überlieferungen oder Wortlauten ist: فَلْيَصِلْ رَحِمَه, so soll er seine Verwandtschaftsbande pflegen, statt die Erwähnung des Nachbarn. Und sie beide, also Al-Bukhari und Muslim, überlieferten diesen Hadith auch mit seiner Bedeutung von dem Hadith von Abi Shuraih al-Khuza'i von dem Nabi sallallahu alaihi wasallam. Und dieser Hadith wurde von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert, von dem Hadith von Aisha, Umm al-Mu'minin Aisha radiallahu anha, und Ibn Mas'ud, und Abdullah ibn Amr, und Abi Ayyub al-Ansari, وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين und andere von den Sahaba. Yani dieser Hadith wurde von verschiedenen Sahaba überliefert. So ist seine Aussage sallallahu alaihi wasallam: Man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir, wer an Allah und den letzten Tag glaubt, so soll er dies und dies tun, deutet darauf, dass diese Eigenschaften von den Eigenschaften des Imans sind. Und wir haben bereits, und es ist bereits bei uns vorgekommen, dass die Taten unter den Iman fallen. Okay, wir haben bereits erklärt, dass die Taten unter den Iman fallen. Weil wie wir wissen, ist der Iman, die Definition des Imans bei Ahlus Sunnati wal Jama'a, Qawlun wa Amalun wa Niyya. Yazidu wa Yanqus, Yazidu bil Ta'at wa Yanqus bil Ma'asi. Das heißt, die Definition des Imans bei Ahlus Sunnati wal Jama'a ist was? Das ist eine Aussage, Tat und Absicht oder Überzeugung im Herzen ist, Dieser Iman sinkt und steigt. Er sinkt mit den Sünden und steigt mit den guten Taten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam deutete den Iman, ja in anderen Überlieferungen, mit Geduld und yani Samaha, yani dass man leicht ist, leicht verzeihlich ist, zart ist, sanft ist, ja, sanftmütig ist. Al-Hasan sagte, dass das, was gemeint ist, die Geduld bei den Sünden, yani von den Sünden weg zu, sich wegzuhalten. Ja? Die Geduld von den Sünden, yani von den Sünden wegzubleiben. Okay? Und die Sanftmütigkeit durch die Gehorsamkeit. Und die Taten des Imams, einst hängen sie mit den Rechten Allahs zusammen, wie die Erfüllung der Pflichten und Unterlassen der Verbote, und davon ist das Sprechen des Gutes, ja, das Sprechen von was Gutes, oder das Schweigen von, und das Schweigen von das andere, ja, das Schlechte. Und manchmal hängen sie mit dem Rechten der Diener, seiner Diener, ja, die Diener Allahs, ja, wie die Großzügigkeit oder die Gütigkeit zu den Gast und die Großzügigkeit und die Gütigkeit zu den Nachbarn und das Aufhören oder Weghalten des Leides von ihnen. Yani, die Taten des Imams hängen manchmal mit dem Recht Allahs zusammen, das, wie das Erfüllen der Pflichten und Unterlassen der Sünden. Davon ist was? Das ist das Sprechen des Gutes oder das Schweigen. Und manchmal hängen sie mit den Rechten der Diener, der Menschen. Wie die Großzügigkeit zu dem Gast und Nachbar und dass man ihnen kein Leid zufügt und so weiter. Okay? So, diese sind drei Sachen, denen der Mu'min befohlen werden, die den Mu'min befohlen werden. Die erste davon ist das Sprechen des Gutes und das Schweigen von das, was nicht, was außerdem ist. Ja? Und der Tabarani überlieferte von Hadith von Aswad ibn Asram al-Muharibi, al-Muharibi, er sagte, ich sagte, ja Rasulallah, lege mir was nahe, ausini. Qal, hal tamliku lisanak? Besitzt du deine Zunge? Er sagte, ma amliku, idha lam amluk lisani. Was besitze ich, wenn ich meine Zunge nicht besitze? Dann sagte er, fahal tamliku yadak? So, besitzt du deine Hand? Er sagte, was soll ich besitzen, wenn ich meine Hand nicht besitze? Er sagte, fala taqul bilisanika illa ma'rufa. وَلَا تَبْصُطْ يَدَكَ إِلَّا إِلَى خَيِّرٍ. So spreche mit deiner Zunge nichts außer Gutes und strecke deine Hand nicht außer zum Guten. Okay? Das ist ein sehr schöner Hadith. Noch einmal, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Aswad ibn Asram, sagte zu ihm, lege mir was nahe. Er sagte, besitzt du deine Zunge? Besitzt du deine Zunge? Er sagte, was soll ich schon? Yani, es ist, yani, was soll ich schon besitzen? Ha? Wenn ich nicht meine Zunge besitze. Besitzt du deine Hand? Was soll ich schon besitzen, wenn ich meine Hand nicht besitze? Wenn du schon deine Hand besitzt und deine Zunge besitzt, so spreche mit deiner Zunge nichts außer Gutes. Und strecke deine Hand zu nichts außer zum Guten. Oder außer zu Gutem. Okay? Es ist auch gekommen, wir haben überliefert, dass die Geradlinigkeit der Zunge von den Eigenschaften des Imams ist. Wie im Musnad, yani von Imam Ahmad, von Anas radiallahu anhu, von dem Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. الله. Also der Iman, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie Anas radiallahu anhu von ihm überliefert, sagte, der Iman eines Dieners wird nicht gerade sein, bis sein Herz gerade ist. Und sein Herz wird nicht gerade sein, bis seine Zunge gerade ist. Und der Tabarani überlieferte von Hadith von Anas, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يخزن من لسانه. Ein Diener, der Prophet sallallahu alaihi wasallam überliefert, sagt, ein Diener wird die Wirklichkeit des Imans nicht erreichen, bis er von seiner Zunge lagert. Okay? Und der Tabarani überlieferte auch von Hadith von Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, إِنَّكَ لَنْ تَزَالَ سَالِمًا مَا سَكِتْ فَإِذَا تَكَلَّمْتَ كُتِبَ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, du wirst nicht aufhören, gesund oder wohl zu sein, oder errettet zu sein, oder in Sicherheit zu sein, solange du schweigst. Wenn du dann sprichst, wird es für dich oder gegen dich geschrieben. Okay? Und im Muslim, dem Imam Ahmad, ist auch von Abdullah ibn Amr ibn al-As, von Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhuma, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, man samata naja. Wer schweigt, der ist errettet. Okay? Und in der Sahihain, yani in Bukhari und Muslim, von Abu Huraira radiallahu anhu, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, inna ar-rajula la yatakallama bil kalima ma yatabayyanu fi ma fiha yazillu biha fi an-nar ab'ad ma bayna al-mashriq wal-maghrib. Allahu akbar. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, der eine spricht das Wort und er vergewissert sich nicht einmal, was darin ist. Und dieses, mit dieses Wort rutscht er, gleitet er in der Hölle noch weiter als das, was zwischen Osten und Westen ist. Und Imam Ahmad und der Tirmidhi überlieferten von Hadith von Abu Huraira, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يَرَى بِهَا بَأْسَ يَهْوِي بِهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا فِي النَّارِ يَهْوِي بِهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا فِي النَّارِ. Der eine spricht das Wort und der sieht sie nicht einmal so als problematisch. Und er stürzt mit dieses Wort in Feuer 70 Herbste. Und in Sahih al-Bukhari von Abu Huraira radiallahu anhu, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم ولا عياذ بالله. Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, der eine spricht das Wort für Allahs Wohlgefallen und dieses Wort, er kümmert sich nicht einmal um dieses Wort. Es ist nicht so groß bei ihm. Und durch dieses Wort erhebt ihm Allah mehrere Stufen. Okay? Und der Diener spricht das Wort vor Allahs Groll. Ja? Und er achtet nicht einmal auf dieses Wort. Ja? Und er stürzt damit in Jahannam. Oder a'udhu billah. Und Imam Ahmad überlieferte von Hadith von Sulaiman ibn Suhaim oder Sulaiman ibn Sahim an Ummihi, von seiner Mutter, dass sie sagte, ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, إن الرجل ليدنو من الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيتكلم بالكلمة فيتباعد بها أبعد من صنعاء. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, der eine nähert sich vor der, zu Jannah, bis das zwischen ihm und ihr nur eine Elle ist, eine Elle ist, ja, so eine bis zum Handbogen, ja, ja, so ungefähr ein Meter, ja, oder weniger, ja, so spricht er dann das Wort und so entfernt er sich durch dieses Wort von Al-Jannah noch weiter als Sana'a. Ja, yani schau die Entfernung zwischen Sana'a und Medina noch weiter. Ja? Sana'a ist die Hauptstadt von Jemen. Und Al-Imam Ahmad und Tirmidhi und Nasa'i überlieferten von Hadith von Bilal ibn al-Harith, dass er sagte, ich hörte den Nabi sallallahu alaihi wasallam sagen, inna ahadakum la yatakallamu bil kalima min ridwanillah ma yadhunnu an tablugha ma balagat fayaktubu Allahu biha ridwanahu ila yawmi yalqah wa inna ahadakum la yatakallamu bil kalima min sakhatillahi ma yadhunnu an tablugha ma balagat fayaktubu Allahu biha sakhatahu ila yawmi yalqah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, der eine von euch spricht das Wort von Allahs Wohlgefallen, ja, und er denkt nicht, dass sie das erreicht, was sie erreichte, so schreibt Allah ihm dadurch sein Wohlgefallen bis zum Tag, wo er ihn trifft. Und der eine von euch spricht das Wort vor Allahs Groll und er denkt nicht, dass sie das erreicht, was sie erreicht. Oder was sie erreichte, so schreibt ihm Allah dadurch sein Groll bis zum jüngsten oder bis zum Tag, wo er ihn trifft. Und wir erwähnten bereits den Hadith von Umm Hubeiba, oder Umm Habiba til an den Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, Kalam ibn Adama alaihi la la, illa al-amru bil-ma'ruf, والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass die Worte von Ibn Adam, von Sohn Adams, sind gegen ihn, nicht für ihn, außer das Gebeten des Guten und das Verbeten des Abscheulichen und das Gedenken Allahs azza wa jal. So ist seine Aussage sallallahu alaihi wasallam, so soll er Gutes sprechen oder schweigen, ein Befehl mit dem Sprechen des Gutes und das Schweigen von dem, was außerdem ist. Und dies deutet darauf, dass es keine Worte gibt, wo es gleich ist, ob du das aussprichst oder davon schweigst. Ja? Sondern entweder ist es Gutes, so ist er befohlen, es zu sagen, oder es ist nichts Gutes, so ist er befohlen, davon zu schweigen. Und der Hadith von Mu'ad und Umm Habibatin deuten darauf. Ja? Und Ibn Abi Dunya überlieferte von Hadith von Mu'ad ibn Jabal, und sein Wortlaut ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm sagte, يا معاذ فكلتك أمك وهل تقول شيئا إلا وهو لك أو عليك. O معاذ, deine Mutter soll dich verlieren. Yani, das ist so eine Art, das ist nicht yani, ein Dua, sondern das ist ein Wortgewand bei den Arabern, wo yani, etwas yani, wenn jemand etwas ganz Merkwürdiges sagt oder etwas yani, ganz Großes macht, ja. Sagst du etwa etwas, außer dass es für dich oder gegen dich ist? Und Allah Azza wa Jalla sagt, إِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Allah Azza wa Jalla sagt in Surah Qaf, berichtet, ja, über die zwei Engel, ja, die rechts und links von einem sitzen, ja, nichts spricht der Diener aus, außer dass es beobachtet wird, außer dass es geschrieben wird. Und die Salaf, die frommen Salaf, sind sich einig, dass der, der in seiner Rechten ist, der Engel, die guten Taten schreibt. Und der, der in seiner Linken ist, die schlechten oder die Sünden schreibt. Und dies wurde als Marfu' von Hadith von Abi Umama mit einer schwachen Überlieferung überliefert. Und im Sahih ist von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ وَالْمَلَكُ عَنْ يَمِينِهِ. Ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn einer von euch betet, so spricht er oder bittet er seinen Herrn, während der Engel an seiner Rechten ist. Und es wurde von den Hadith von Hudhaifa Marfu' überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der, der in seiner, an seiner Rechten ist, das ist der Schreiber der guten Taten. Und sie sind sich uneinig. Schreibt er alles, was er ausspricht, oder schreibt er nur das, worin Belohnung oder Bestrafung gibt? Es gibt da zwei bekannte Aussagen. Und Ali bin Abi Talha sagte von Ibn Abbas, er schreibt alles, was er spricht, von Guten oder Schlechten, bis dass er schreibt seine Aussage, ich habe gegessen, habe getrunken, ich ging und ich kam, ja, bis wenn Yaumul Khamis, yani der Donnerstag kommt, ja, werden seine Aussagen und seine Taten präsentiert. Ja, so wird das, was darin ist, von Guten oder Schlechten, bestätigt und der Rest weggelöscht oder weggemacht. Okay, so ist dies die Aussage des Erhabenen, يَمْحُوا مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتْ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. Ja, so ist das die Bedeutung von der Aussage von Allah in Surat al-Ra'd. Allah löscht, was er will, ja, und bestätigt, und bei ihm ist die Mutter des Buches. Und von Yahya ibn Abi Kathir, dass er sagte, ein Mann reitete auf einem Esel. So kippte er mit ihm oder so. Okay. So sagte er, unglücklich ist er oder verdorben ist der Esel. So sagte der an seiner Rechten, ja, der Engel, das ist keine gute Tat, damit ich sie schreibe. Und der an seiner Linken sagt, das ist keine schlechte Tat, damit ich sie schreibe. So hat Allah zu den an seiner Linken geschrieben, ja, so hat Allah zu den an seiner Linken offenbart, alles, was der an seiner Rechten lässt, schreibe es. So wurde dies ihm in den Sünden bestätigt, dass er sagte, verdorben ist der Esel. Jedoch das Äußere oder das Offensichtliche davon ist, dass das weder eine Hasana, dass das, was keine Hasana ist, ja, das Offensichtliche davon ist, dass das, was keine gute Tat ist, eine Sünde ist, selbst wenn er dafür nicht bestraft wird. Okay? Denn für manche Sünden kann man nicht bestraft werden. Und es kann etwas, eine Buße kommen, ja, die dann, yani das büßt, wenn man die großen Sünden meidet. Jedoch hat derjenige die Zeit von dieser Sünde verloren, denn sie ist umsonst vergangen. Okay, so geschieht ihm dafür eine Reue, ha? Und es wird ihm leid tun, Yawm al-Qiyamah, und das ist eine Art von Bestrafung. Okay? Und Imam Ahmad und Abu Dawud und Nasai überlieferten von Hadith von Abu Huraira von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Ma min qawmin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fih illa qamu an mithli jifati himarin aw wa kana lahum hasra. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Keine Leute stehen von einer Sitzung auf, wo sie Allah nicht gedacht haben, außer dass sie von etwas wie eine Leiche von einem Esel aufstehen. Ja? Und es wird für sie ein Verzweifeln sein, Yawm al-Qiyamah. Okay? Und At-Tirmidhi überlieferte diesen Hadith auch, und sein Wortlaut ist: Keine Leute sitzen in einer Sitzung und sie gedenken Allah nicht und sie machen kein Salah auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam, yani dass sie sallallahu alaihi wasallam sagen, außer dass es eine Sache ist, wenn Allah azza wa jal will, bestraft er sie, und wenn er will, vergibt er ihnen. Okay? Und in einer anderen Überlieferung von Abu Dawud und Nasa'i, der, wo sitzt und er gedenkt Allah nicht, ja, außer dass es eine Sache ist, yani ein Punkt ist. Ja, und wer sich hinlegt und Allah nicht gedenkt, ja, dann ist es auch eine Sache. Yani, dass es ein Punkt ist über ihn. Okay? Und dann Nasa'i fügt er hinzu. Okay? Und wer aufsteht, ja, und Allah nicht gedenkt und so weiter. Okay? Und da überliefert er auch von Hadith von Abu Sa'id, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Keine Leute sitzen in einer Sitzung, wo sie Allah nicht gedenken, außer dass es für sie ein Verzweifel Yawm al-Qiyamah ist. Selbst wenn sie in Jannah eintreten. Warum selbst wenn sie in Jannah eintreten? Weil wir wissen ja, Al-Jannah hat mehrere Stufen. Al-Jannah hat mehrere Stufen. Und man wird sich wünschen, dass man eine bessere Stufe erlangt hätte durch mehr Taten oder durch bessere Taten. Und Mujahid sagte: Keine Leute sitzen in einer Sitzung und sie gehen dann auseinander, bevor sie Allah gedenken, außer dass sie auseinandergehen von etwas, was noch stinkender ist als der Geruch einer Leiche. Und ihre Sitzung bezeugt durch sie ihre Nachlässigkeit oder ihre Ghafla, yani ihre Unachtsamkeit. Ja? Und keine Leute sitzen in einer Sitzung und sie gedenken Allah, bevor sie auseinandergehen, außer dass sie auseinandergehen von etwas, was noch schöner ist als der Geruch vom Misk. Und ihre Sitzung bezeugt für sie durch ihr Gedenken. Und einer der Salaf sagte: Ibn Adam wird Yawm al-Qiyamah die Stunden seines Lebens präsentiert. So jede Stunde, wo Allah nicht gedacht hat, ja, dann wird er verzweifeln oder er wird sie bereuen. Okay? Und At-Tabarani überlieferte dies auch von Hadith von Aisha als Marfu', wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Keine Stunde vergeht von Ibn Adam, wo er Allah nicht gedenkt, ja, mit Gutem, außer dass er dies bereut, Yawm al-Qiyamah. Von da erkennt man, dass das, was nicht gut ist von den Worten, so ist es besser, dass man davon schweigt. Ha? So ist das Schweigen davon besser als das Sprechen davon. Außer vielleicht, ha? Was nötig ist, was unbedingt nötig ist. Und von Ibn Mas'ud wurde überliefert, dass er sagte, Iyakum wa fudul al-kalam. Yani, wehe euch vor den Resten und yani, unnötiges Gerede. Hasb al-mar ma balagha hajatu. Es genügt den einen, dem Menschen, was seine Durft, ja, was seine Bedürftigkeit, ja, was er braucht, yani, was er braucht, erreicht. Das, was er braucht, erreicht. Okay? Und von den Nachai, dass er sagte, die Menschen gehen ins Verderben durch das Unnötige oder das zu viele Reden und zu viel Geld. Er sagte auch, denn das Sprich, das viele Gerede, das man nicht benötigt, verpflichtet die Verhärtung des Herzens, wie bei At-Tirmidhi von Hadith ibn Umar marfu', redet nicht viel mit etwas, was nicht Allahs Gedenken ist, denn das viele Sprechen ohne Allahs zu gedenken oder mit etwas, was nicht Allahs Gedenken ist, verhärtet das Herz. Und die Menschen, die am meisten entfernt sind von Allah, ist das harte Herz, yani die, die harten Herzen haben. Und Umar sagte, radiallahu anhu, wer zu viel spricht, der fällt zu viel. Und wer zu viel fällt, dessen Sünden sind viel. Und wer zu viele Sünden hat, dann ist das Feuer eher für ihn. Und dies überliefert und okay, es wurde auch überliefert als Marfu', ja, aber von Ibn Umar, aber mit einer schwachen Überlieferung. Und Muhammad ibn Ajlan sagte, das Sprechen ist vier, yani vier Arten. Es gibt vier Arten vom Sprechen. Dass du Allah gedenkst, dass du den Koran liest, dass du nach Wissen, nach einem Wissen yani, fragst, so wird es dir gesagt. Oder dass du in etwas sprichst, was dich angeht oder was dich kümmert von den Angelegenheiten deiner Dunya. Okay? Und ein Mann sagte zu Salman, lege mir was nahe. Er sagt, spreche nicht. Er sagte, keiner kann, der unter den Menschen lebt, dass er nicht spricht. Er sagt, wenn du dann sprichst, dann spreche mit der Wahrheit oder schweig. Okay? Und Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu hatte seine Zunge genommen, ja, oder nahm immer wieder seine Zunge und sagte, dies awradani al-mawarid, dies stürzte mich in den Fallen oder ins Verderben. Und Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, Wallahi alladhi la ilaha illahu, bei Allah, außerdem es kein Gott gibt, ja, es gibt keinen, es gibt nichts auf der Erde, das mehr Anrecht hat, lange eingesperrt zu werden, als die Zunge. Und Wahb sagte, die weisen Leute sind sich einig, dass die Spitze der Weisheit das Schweigen ist. Und ein anderer sagte, Shumayt ibn Ajlan, O ibn Adam, wenn du schweigst, bist du sicher. Wenn du sprichst, dann sei achtsam. Entweder für dich oder gegen dich. Und dies ist eine Sache, die man lange, yani, über die man lange sprechen kann. Okay? Doch das Gemeinte ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam befohlen hat, mit dem Guten zu sprechen und das Schweigen von dem, worin nichts Gutes ist. Und der Imam Ahmad ibn Hibban und Ibn Hibban überlieferten von Hadith al-Barra ibn Azib, dass ein Mann sagte, Ya Rasulallah, Lehre mir eine Tat, die mich in Jannah eintreten lässt. So erwähnte er den Hadith und darin sagte er, so speise den Hungrigen und gebe den Durstigen was zum Trinken. Ja? Und gebete das Gute, verbete das Schlechte. Wenn du das alles nicht aushalten kannst, wenn du das nicht schaffst, Jani, dann bewahre deine Zunge außer, halte deine Zunge zurück, außer vom Guten. Okay? So gibt es, so ist das Sprechen nicht befohlen im Allgemeinen, so absolut. Ja? Und auch das Schweigen ist nicht befohlen absolut, sondern es ist nötig, mit dem Guten zu sprechen und vom Schlechten zu schweigen. Und die Salaf hatten oft das Schweigen von der Schlechte gelobt und ebenso auch das, was nicht kümmert, wegen seiner, ja, weil es zu hart ist für die Nafs. Okay? Wegen seiner Härte für die Nafs. Und dies geschieht unter den Menschen oft. So hatten sie sich selbst behandelt und sie Dschihad gegen sie gemacht, yani Dschihad gegen den Nafs, yani sie angestrengt, ja, und gegen sie gekämpft, ja, zu schweigen von dem, was sie nicht kümmert und was sie nicht angeht. Und Al-Fudayl ibn Iyad sagte, kein Hajj, kein Ribat und kein Dschihad ist härter als das Einsperren der Zunge. Und wenn du aufstehst, ja, und deine Zunge kümmert dich, oder yani, macht dich müde, dann stehst du auf in sehr starkem Unglück. Okay? Und er sagte auch, das Einsperren der Zunge ist das Gefängnis des Gläubigen. Okay? Und Ibn Mubarak sagte über die Aussage von Luqman zu seinem Sohn, das Sprechen ist aus Silber. Wenn das Sprechen aus Silber ist, so ist das Schweigen aus Gold. So sagte er, das bedeutet, wenn das Sprechen mit Allahs Gehorsamkeit aus Silber ist, so ist das Schweigen von Allahs Sünde aus Gold. Okay? Und dies ist zurückzuführen dazu, dass das Zurückhalten von den Sünden besser ist als das Tun der Gehorsamkeiten oder die guten Taten. Okay, und wir haben bereits darüber, sehr ausführlich darüber gesprochen. Okay, und sie sprachen bei Al-Ahnaf ibn Qais, was ist besser, das Schweigen oder das Aussprechen? So sagten Leute, das Schweigen ist besser. So sagte Al-Ahnaf, nein, oder das Sprechen ist besser. Denn wer das, denn die Güte des Schweigens die Gefährten, die Leute nicht ansteckt. Und das schöne Sprechen nutzt auch beim Hören, ja, den anderen Menschen. Und ein Mann von den Gelehrten sagte bei Umar ibn Abdulaziz, rahimahullah, der Schweigende über ein Wissen ist, oder von einem Wissen ist, der Schweigende über ein Wissen ist wie der Sprechende mit Wissen. So sagte Omar, ich hoffe, nein, entschuldige, der Schweigende mit Wissen ist wie der Sprechende mit Wissen. So sagte Omar, ich hoffe, dass der Sprechende mit Wissen der Bessere von ihnen, Yawm al-Qiyamah, ist im Zustand, ja. Und dies, weil sein Nutzen für die Menschen, okay, weil sein Nutzen für die Menschen ist. Und dieser ist sein Schweigen für sich selber. So sagt er zu ihm, O Amir al-Mu'minin, und was ist mit der Fitna des Sprechens? So fing Omar an, dafür sehr stark zu weinen. Und Omar ibn Abdulaziz, rahimahullah, machte eines Tages eine Khutba. Ha? So fingen die Menschen an, ha, zu weinen. So unterbrach er seine Khutba. So sagte man zu ihm, wenn du nur deine Worte vollendest oder ja, nicht fertig sprichst, dann wir hoffen, dass Allah damit nutzt. So sagte Omar, das Sprechen ist Fitna und das Tun ist eher für den Mu'min als das Sprechen. Okay? Und ich hatte, Ibn Rajab sagt, und ich hatte vor einer langen Zeit im Traum Amir al-Mu'minin Umar ibn Abdulaziz radiallahu anhu gesehen. Und ich hörte ihm sprechen über diese Angelegenheit. Und ich glaube, oder ich denke, dass ich mit ihm darüber diskutierte. Und ich verstand von seinen Worten, dass das Sprechen mit dem Guten besser ist als das Schweigen. Okay? Und ich glaube, dass darüber während des Sprechens Sulaiman ibn Abd al-Malik erwähnt wurde und dass Omar zu ihm dies sagte. Und es wurde von Sulaiman ibn Abd al-Malik überliefert, dass er sagte, das Schweigen ist das Schlafen des Verstandes und das Sprechen ist seine Wachsamkeit. Und kein Zustand wird vollkommen, außer durch den anderen. Yani, beides ist nötig, das Schweigen und das Sprechen. Okay, und wie schön ist das, was Ubaydillah ibn Abi Ja'far, der Faqih von Leute von Ägypten in seiner Zeit, gesagt hat, und er war auch einer der Weisen, er sagte, wenn der eine in einer Sitzung spricht und sein Sprechen ihm gefällt, dann soll er schweigen. Und wenn er schweigt und sein Schweigen ihm gefällt, dann soll er sprechen. Okay? Und das ist schön, denn wer so ist, dann ist sein Schweigen und sein Sprechen für widersprechen seiner Neigung und sein Selbstgefallen. Und wer so ist, dann verdient er Allahs Erfolg für ihn. Und dass er ihm verhilft, während sein Sprechen und sein Schweigen. Weil sein Schweigen und sein Sprechen und sein Schweigen für Allah Azza wa Jal dann ist. Und in Marasil al-Hasan ist von Nabi sallallahu alaihi wa sallam, ha, was er von seinem Herrn überliefert, ja, Hadith Qudsi, dass er sagte, Alamatu al-Tuhri, an yakuna qalbu al-Abdi indi mu'allaqa. Das Zeichen der Reinheit ist, dass der Herz des Dieners bei mir hängt. Fa'idha kana kathalik, lam yansani ala hal. Wenn es so ist, dann vergisst er mich auf keinen Fall. Oder in keinem Fall. Wa'idha kana kathalik, مننت عليه بالاشتغال بي كي لا ينساني. Wenn er so ist, dann gebe ich ihm die Güte, ja, dass er sich mit mir beschäftigt, damit er mich nicht vergisst. Wenn er mich vergisst, dann bewege ich seinem Herzen. Wenn er spricht, dann spricht er für mich. Und wenn er schweigt, dann schweigt er für mich. So ist dies derjenige, für den die Hilfe von mir kommt. Dies überlieferte Ibrahim ibn al-Junayd. Und auf jeden Fall, so ist das Einhalten, das Schweigen absolut und das Glauben, dass es eine Näherung zu Allah ist, entweder absolut oder in manchen Ibadat wie Al-Hajj und Atikaf und Siyam und so weiter, ist verboten. Ja, das Einhalten des Schweigens überhaupt ist verboten. Und es wurde von Abu Hurairah radiallahu anhu überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam von dem Siyam des Schweigens verboten hat. Dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was heißt Siyam? Ha? Die Zurückhaltung. Ha? Dass man überhaupt nicht spricht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das verboten. Okay? Und al-Ismaili überlieferte von Hadith von Ali radiallahu anhu, dass er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam verbot uns, okay, As-Samt, also das Schweigen in Al-Ukuf, okay, Al-Atikaf. Und von Sunan Abi Dawud, von Hadith von Ali radiallahu anhu, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, kein Schweigen vom Tag bis zur Nacht. Kein Schweigen eines Tages bis zu seiner Nacht. Und Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu sagte zu einer Frau, die Hajj gemacht hat, schweigsam die ganze Zeit, sagte zu ihr, dies ist nicht erlaubt. Ha? Dies ist nicht erlaubt von den Taten der Jahiliyyah. Okay? Und es wurde überliefert von Ali ibn Hussein, Zain al-Abidin, dass er sagte, dass Sawm al-Samt, yani das Fasten mit dem Schweigen, ist haram. Okay? Yani, dass man die ganze Zeit oder für eine bestimmte Zeit schweigt, ist haram. Okay? Weil es auch natürlich auch eine Erneuerung im Islam, eine Bid'ah ist. Okay? أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.